Kaum schloss sich die Tür hinter ihr, als der Kranke die Decke von sich warf und wie wahnsinnig aus dem Bett sprang. Mit brennender, krampfhafter Ungeduld hatte er nur darauf gewartet, dass sie schnell fortging, um dann sofort etwas zu tun. Aber was denn? Was wollte er tun? Es war, als müsste es so sein, dass er das jetzt vergessen hatte. Herrgott, sag du mir nur eins. Wissen Sie alles? Oder wissen Sie noch nichts? Aber wenn Sie schon alles wissen und sich bloß so anstellen, mich irreführen, solange ich krank bin, um dann plötzlich einzutreten und zu sagen, dass alles schon längst bekannt ist und dass Sie bloß so... Was wollte ich jetzt tun? Ich habe es vergessen. Vergessen? Plötzlich ist es mir entfallen. Und vorhin wusste ich es doch noch. Er stand mitten im Zimmer und blickte in qualvoller Unentschlossenheit umher. Er ging zur Tür, öffnete sie und lauschte. Aber das war es nicht. Plötzlich, als hätte er sich erinnert, stürzte er zu jener Ecke, wo hinter der Tapete das Loch war, sah dort nach, steckte die Hand ins Loch und tastete herum. Aber auch das war es nicht. Er ging zum Ofen, öffnete die Tür, um in der Asche zu suchen. Aber die Fransen von der Hose und die Fetzen der zerrissenen Tasche lagen noch dort so, wie er sie hineingeworfen hatte, also hatte hier niemand nachgesehen. Da fiel ihm plötzlich der Strumpf ein, von dem Rasumichin soeben erzählt hatte. In der Tat, der lag auf dem Divan unter der Decke, aber er war so abgewetzt und beschmutzt, dass Samjotow sicher nichts hatte bemerken können. »Ah, Samjotow, das Polizeibüro. Warum zitiert man mich aufs Polizeibüro? Wo ist die Vorladung? Ach, ich verwechsle das. Das war damals. Ich habe schon damals den Strumpf untersucht und jetzt... Jetzt war ich krank. Warum aber ist Samjotow hergekommen? Warum hat Rasumichin ihn mitgebracht?« murmelte er ganz schwach und setzte sich auf den Divan. »Was ist denn? Fantasiere ich weiter oder ist es Wirklichkeit?« »Es scheint Wirklichkeit zu sein.« »Ah, ich erinnere mich. Ich muss fliehen. Schnell fliehen, unbedingt, unbedingt fliehen. Ja, aber wohin? Und wo sind meine Kleider? Die Stiefel sind nicht da. Man hat sie weggeschafft, hat sie versteckt. Ich verstehe. Ah, da ist der Mantel. Den haben Sie übersehen. Hier auf dem Tisch liegt auch Geld, Gott sei Dank. Da ist auch der Wechsel. Ich nehme das Geld und gehe fort, werde mir eine andere Wohnung mieten. Sie werden mich nicht finden. Ja, aber das Meldeamt. Sie werden mich doch finden. Rasumichin wird mich finden.